Also jetzt die 10 Eigenschaften haben wir schon gelernt. Wie kommen Sie zum Recht mit den 10 Eigenschaften? Comme ci, comme ça. Also ich finde es sehr schwierig, zwischen von Wärme auf Kälte zu gehen, bei diesen Temperaturen hier. Ich habe es draußen probiert, da geht es besser. Aber das ist so, also ja, das ist da so ein Tipp, weil da ist der Atem nicht wirklich kühl. In Asien müssen wir das ist alles, diese Sachen sind teilweise alles, wir geben uns Intelligenztest. Auch draußen, wenn man dieses Merkmal nehmen kann, auch geht. Man muss sozusagen experimentieren. Wichtig ist, dass dieser Eindruck klar ist, dieser physische Eindruck mit den Sinnen und Intelligenz muss man kombinieren, natürlich. Ich habe probiert, mir Gänsehaut vorzustellen. Gänsehaut hat. Und das ging auch ein bisschen. Prima. Wichtig ist, dass indem die Eigenschaften immer, immer geübt werden und man muss immer wieder durch den Körper mit den Eigenschaften gehen, man sieht mehr die Eigenschaften. Hoffentlich, dass sie nicht an zu viel an andere Dingen denken, dass sie sich schon einigermaßen eingelebt haben und fühlen sie sich bei den Elementen zu Hause, nicht bei den Hausproblemen. Wenn es soweit ist, dann geht es. Wenn man sich immer noch bei den Hausproblemen zu Hause fühlt, dann gibt es Schwierigkeiten. Wenn man sich bei den Elementen zu Hause fühlt, dann findet man immer irgendwelche kleine Erleuchtungen, auch draußen, auch innen, die natürlich zählen, die sind sehr wichtig. Jetzt ich sage die letzte 2, damit einige es gibt Leute, die ziemlich schnell vorangehen können. Es gibt Leute, die sich Zeit nehmen. Alles ist okay, solange man bei den Elementen bleibt. Aber wie gesagt, auch wenn man langsam geht, dann immer den nächsten Tag neuen Element, neue Eigenschaft. Zu langsam ist nicht gut, zu schnell ist auch nicht gut. Dann das richtige Tempo muss man dann mit gewisser Einsicht verstehen. Und was bleibt übrig, ist Wasser. Und Wasser ist eben das, was am schwersten ist zu identifizieren. Deswegen ist es am Ende. Und es ist auch ein Ende, in dem wir kommen hier nicht zu körperlichem Kontakt, sondern es wird durch Induktion, durch Folgerung in dem Geist verstanden. Und deswegen kommt es am Ende, in dem die 3 früheren Elemente, die 10 Eigenschaften, die wir gelernt haben, die sich berühren und die auch, man kann unmittelbar mit dem Körperbewusstsein berühren. Jetzt bei Wasser ist es so, dass obwohl es alles zusammen hält, es berührt das alles nicht. Das heißt, Wasser kann nicht Erde Feuer, Wind berühren, aber es hält Erde, Feuer und Wind zusammen. Das ist wichtig zu verstehen. Warum ist es so? Versuchen Sie, geben Sie das Hand in Wasser, was Sie spüren, ist was? Kälte. Oder Kälte gehört Feuerelement. Oder wenn es fließendes Wasser ist, so wie dort im Garten, dann spüren Sie, wie es fließt, was dieser Druck, das ist dann Windelement, nicht Wasser selbst. Was man dann mit dem Körper berühren kann, sind immer die drei anderen Elemente, aber nicht Wasser selbst. Deswegen diese Eigenschaft von Wasser, man fängt an mit Abhadhana, mit Kohäsion. In dem, warum? Weil wenn die anderen Eigenschaften, 10 Eigenschaften klar sind, dann sehen Sie, dass mit Induktion, dass das alles, was hält zusammen durch Kohäsion, und das ist Wasser. Wenn Wasser, diese Kohäsion nicht da ist, was geschieht dann, dieser Körper, dann, wenn diese Haut nicht hält die Sachen zusammen im Körper, dann was geschieht? Zerstreut sich alles. Wenn Sie mit den früheren 10 Elementen, 10 Eigenschaften einigermaßen klar sind und immer noch nicht Wasser finden, diese Kohäsion finden können, dann was ist der Trick? Genauso wie mit Rauheit. Versucht man mit Pulsierung und Härte zusammen. Wenn Sie klar Pulsierung und Härte zusammen sehen, dann das, was hält das zusammen, ist dann Kohäsion. Dann diese Image von Kohäsion kommt gleich in Bewusstsein. Andere Tipp ist Gravität. Wenn man Gravität spürt im Körper, das ist auch Zeichen von Kohäsion. Die Gravität dann hält. Gravität hält auch die Sachen zusammen. Was ist der Unterschied zwischen Schwere und Gravität? Schwere gehört zu Erdeelement. Gravität ist Kraft. Und diese Kraft hält die Sachen zusammen. Je schwerer das Gegenstand, desto deutlicher wird Gravität. Und Kohäsion ist die schwere Seite von Wasser. Die leichte Seite von Wasser ist dann Fließen. Also, wenn Wärme da ist, was geschieht? Ausdehnung. Wenn Kälte da ist, was geschieht? Zusammenschrumpfen. Am Rande von Kälte gibt es immer Wärme, am Rande von Wärme gibt es immer Kälte, am Rande von Kohäsion Fließen, am Rande von Fließen Kohäsion. Die zwei kommen zusammen. Ja? Sie haben gesagt, Kälte ist Zusammenziehen, aber im Falle von Wasser ist es Ausdehnung. Also wenn Wasser zu Eis wird, dehnt sich das Volumen. Zu Eis. Wenn Wasser kalt wird, dehnt es sich aus im Volumen. Wenn Wasser ist kalt, dehnt es sich aus. Ja. Wenn Wasser eine Flasche platzt zum Beispiel. Eine Sprudelflasche, eine Wasserflasche platzt. Ja, es ist nicht nur Wasser. Es ist zwischen Molekülen Wasser. Luft zum Beispiel. Wasser ist, Element Wasser im Körper nimmt man wahr durch Kohäsion. Das ist die Tatsache. Und Kohäsion ist das, dass die anderen drei Elemente, das ist nicht physische Experimente, sondern alles ist durch innere Erfahrung. Nicht physische Experimente. Diese physischen Experimente, wenn es hilft, wenn nicht, dann lassen sie beiseite. Wenn es hilft, dann können wir benutzen zu besserem Verständnis. Aber es ist nur innere Wissenschaft, nicht äußere Wissenschaft. Wichtig ist zu verstehen, dass Wasser kommt zum Ausdruck. Wasser soll nicht im Körper frieren. Wasser friert nicht im Körper. Wenn diese Image von Kohäsion nicht so klar ist, man kann sich mit Gravität, das ist nur Tipp, man kann sich mit Gravität helfen, in dem Sinne, dass Gravität auch genauso wie Kohäsion ist eine Kraft, dass die Sachen zusammenhält. Nur in diesem Sinne. Ja? Can you give another hint for the flowing? For the flowing? Yes, still very difficult. Yeah, normally if you go first to make the cohesion clear, then you make the other 10 previous elements clear, then you will get the clear image of flowing. The flowing you get by deduction, not by direct experience. I have just explained. You can take, for example, the flowing of the blood in the veins, or flowing of the saliva in the mouth, or flowing of the air in and out of the lungs. All this is flowing. Is it clear? Yeah. what you're saying is clear. I've tried each one of these things and it was still difficult to distinguish flowing. Vielleicht das Kohäsion is more static and flowing is dynamic. Perhaps that helps. Ja, kann man so sagen, ist schon richtig, ja. Wichtig ist zu verstehen, dass das Wasserelement ist das, was die anderen zusammenhält, aber es ist das, was man nicht berühren kann. It is what holds the other three elements together, but it is that which you cannot touch. So it is the base. The other three elements are the base for the understanding of cohesion and flowing. That which flows are the other three elements, and that which is held together are again the other three elements. When you have the clear picture of that, that is why it comes in the end. So the water, the Wasser gehört zu, wir werden darüber, über heute spreche ich nicht, morgen nicht theorieren, nur praktisch, aber abend wir können darüber sprechen. Wasser gehört zu Dhamma Ayatana. Dhamma Ayatana ist das, was wir mit mentalem Bewusstsein wahrnehmen. Und Erde, Feuer und Wind gehören zu Photabha. Das, was wir mit Körper wahrnehmen. Wie übersetzt man Photabha? Tangible, the tangibles. Wie sagt man auf Deutsch? The tangible? Die greifbaren. Tangible ist nicht greifbar. Berührbar. Das Berührbare. Also das Berührbare sind die drei: Erde, Feuer und Wind. Und das mit Mentalbewusstsein erkannte Phänomen ist dann Wasser. Deswegen kommt es am Ende, wie wir gesagt haben, indem es nur dann erkannt werden kann, indem die drei die drei anderen klar erkannt sind. Man kann es nicht, wie ich gesagt habe, nicht berühren, wenn sie wir Wasser berühren. Wir berühren nur Erde, das ist diese Weichheit. Wir berühren nur Feuer, das ist diese Temperatur. Und wir berühren Wind, das ist dann diese Fließen. Aber Wasser berühren wir nicht. Und was ist dann das feuchtige Wasser? Also es fällt mir ein bisschen schwer. Was ist dann das Feuchte dann im Wasser, das wir spüren? Dass wenn Sie mit Hand Feuchte spüren, das ist nichts anderes als wieder als Erde, Feuer, Temperatur und Bewegung. Nichts anderes. Glattheit. Heißt es dann, dass beim Wasser immer die anderen drei Elemente zusammenkommen? Na, die vier Elemente immer kommen zusammen. Aber die drei anderen Elemente berühren sich, aber Wasser hält das zusammen, aber berührt nicht. Das ist, was wichtig ist. Das sehen Sie dann, wenn Sie zu den Kalapas kommen und können die Kalapas analysieren. dann sehen Sie es sehr, sehr klar. Jetzt müssen Sie das glauben, dass es so ist. Diese Erkenntnis kam durch Analyse von Kalapas. Und das, deswegen existiert es nicht im nördlichen Buddhismus und so. Die Mönche in China wundern sich und wollen mit mir diskutieren. Ich unterrichte und sie wollen immer diskutieren. So ist es nicht. Aber wie können Sie, wenn Sie nicht diese Kalapas analysiert haben, können Sie nicht sehen. Wenn Sie Kalapas analysiert haben, dann sehen Sie diese in Kalapa, die Erde-Element, Wasserelement und Feuerelement wird mit körperlichem Bewusstsein. Das heißt körperlicher Bewusstsein-Prozess. Mit Hinwendung, dann Hinwendung, passende Hinwendung, dann Körperbewusstsein, Moment, dann Empfang, dann Untersuchung, dann Entscheidung und dann kommt Javana und dann wieder zurück zu diesem Prozess gibt es bei Erde und so weiter. Bei Wasser? Nein. Direkt vom Geist kommt an Zuwenden zu dem Objekt und die sieben Momente von Javana und wieder zurück zu Bewusstsein. Wenn man das sieht, wird man klar und kein Zweifel darüber haben, dass es so ist. Wir werden noch abend darüber sprechen, die sechs Objekte von Dharma Ayatana. Was sind die sechs Objekte von Dharma Ayatana? Was sind die Objekte von Körperbewusstsein? Dann wird es klar. Ist das Fließen eine Eigenschaft des Wassers oder der Elemente, die es zusammenhängen? Diese die drei Elemente Feuer und Wind gehören zu grobe, Olarika Rupa, grobe Rupa. Diese grobe Rupa und Wasser gehört zu Sukuma Rupa, zu feine Rupa. Und feine Rupa wird immer nur mit mentalem Bewusstsein wahrgenommen. Und in grobe Rupa was haben wir? Fünf Pasadas. Die fünf Pasadas werden auch nur mit mentalem Bewusstsein wahrgenommen, nicht mit fünf Panchadwara, fünf Sinnen Bewusstsein. Das alles können Sie lernen, sehr interessante Wissenschaft, aber Schritt nach Schritt, jetzt sind Sie dabei, dies zusammenfassen, wenn es weitergeht, dann sehen Sie die Kalapas, kennen Sie die Kalapas irgendwie analysieren. Jetzt nicht zu viel denken, es ist nicht nötig. Abend kann ich erklären, ein bisschen, nicht zu viel. Das ist ganze Wissenschaft. Kann man nicht lernen in einem Tag, in zwei Tagen braucht man gewisse Zeit dafür. Wichtig ist zu wissen, dass was wir als Wasser verstehen, ist das, was die drei Elemente zusammenhält. Und obwohl es die drei Elemente zusammenhält, es berührt nicht die drei Elemente. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Deswegen, wir können es nur mit Deduktion verstehen, nicht durch direkte körperliche Erfahrung. Na, normalerweise, wenn die 10 frühere Eigenschaften sehr, sehr klar ist, dann kommt diese Idee von Kohäsion kommt sehr klar. Weil alles das, diese 10, was sie dann zusammenhält, ist dann Wasser. Sowieso, wenn sie weiter eben, diese 6 Eigenschaften von Erde schließen sich zusammen als Erde, die 2 Eigenschaften von Feuer als Feuer, 2 Eigenschaften von Wind als Wind, und dann versteht man sehr klar, dass diese Sachen zusammenkommen, weil Wasser da ist. Durch Übung macht den Meister. Ja. Das Verständnis davon ist nicht ist ungewöhnlich, aber ich denke, dass wir ja die Eigenschaften studieren und nicht jetzt unsere normale Vorstellung von Wasser oder Feuer, sondern eben die Eigenschaften. Das ist dann die wahre Erde sind die Eigenschaften. Ja. Wenn Sie bei wahre Erde bleiben, kommt überhaupt kein Eindruck oder kein Erkenntnis von Ich. Nur wenn Sie die Eigenschaften verlassen, dann kommt Eindruck von Ich. Oder von du. Und das ist das oder du. Du ist noch manchmal noch schlimmer. Diese Eigenschaften sind vollkommen ichlos. Und das sind eben diese Eigenschaften, die dann in tiefen Verständnis von bedingten Entstehung und bedingte Entstehung ist alles, was wir in der Welt erfahren können. Bedingte Entstehung ist nicht tiefe Verständnis von bedingten Entstehung ist, hat mit Elementen zu tun. Es sind die Elemente, die wirklich sind, die Inhalt von bedingten Entstehung. Aber wir machen unsere Konzepte über diese Elemente, und indem wir uns nach den Konzepten richten und nicht nach wahren Erfahrungen, haben wir kein Verständnis von Leerheit. Und Leerheit ist die wahre Bedeutung von bedingten Entstehung. Die Elemente, die in bedingten Entstehung zustande kommen, sind leer, alle leer. Sie kommen näher, sie haben keinen eigenen Kern, das haben sie hoffentlich jetzt erfahren. Sie sind Relativitäten in sich selbst. Schwere kommt durch Leichtigkeit, Leichtigkeit kommt durch Schwere. Wärme kommt durch Kälte. Keine Kälte, das bleibt, keine Wärme, das bleibt. indem wir Konzepten sehen und nicht wahre Inhalt von Wahrnehmung, sind wir sozusagen gefangen in unsere eigenen Vorstellungen. Samsara ist nichts anderes als Nichtwissen. Und was ist Nichtwissen? Nicht sehen die Sachen, wie sie wirklich sind, nicht sehen Erde, wie Erde wirklich ist, nicht sehen Feuer, wie Feuer wirklich ist, nicht sehen Wind, wie Wind wirklich ist. Das ist Nichtwissen. Wenn man Feuer wahrheitsgemäß verstanden hat und die anderen Elemente und die derivierten Elemente, die nichts anderes als Elemente sind, dann diese ichlose Natur von Geist kommt klar zum Ausdruck, wie Gegenstand im Spiegel wird klar gespiegelt. Solange die Elemente nicht klar sind, Rupa nicht klar ist, dann die ichlose Natur von Geist wird auch nicht so klar. Deswegen in Vipassana normalerweise fängt man an mit klarem Verständnis von Ichlosigkeit von Rupa. Dann Ichlosigkeit von Nama kommt wie eigenes Gesicht im Spiel sehr, sehr klar zum Ausdruck. Jetzt sind sie dabei, dass sie lernen, wie sie bleiben bei wahrem Inhalt von Wahrnehmung. Wenn sie wahren Inhalt von Wahrnehmung gelernt haben, dann lernen sie diese Unbeständigkeit, Vergänglichkeit von diesem wahren Inhalt von Wahrnehmung. Diese wahren Inhalte von Wahrnehmung sind in jedem Augenblick von Wahrnehmung sind in Zustand von Entstehung und Vergehen. Wenn Sie noch besser in Vipassana Fortschritte machen, dann nur vergehen. Entstehen wird nicht mehr so deutlich. Wenn es so weit ist, dann kommt klare Verständnis von der Sache. Dann loslassen. Erde verstehen heißt nicht, dass man, wie Reinhard gesagt hat in der Flasche, Erde verstehen heißt Erde loslassen. Wasser verstehen heißt Wasser loslassen. Feuer verstehen heißt Feuer loslassen. Das ist dann, jetzt sind sie dabei zu lernen, diese Eigenschaften damit, sie die Erde loslassen, nicht damit sie halten. Was man hält als Erde, ist die Vorstellung von einem wahren Ich in Erde. Aber Erde hat überhaupt keinen wahre Ich. Erde weiß nicht, ob sie schön ist oder ob sie unschön ist oder ob sie angenehm ist oder ob sie unangenehm ist. Sie weiß es nicht. Ist das klar? Wie gesagt, wir glauben erstmal. Ja. Ist es notwendig im Augenblick für diesen Prozess, den wir lernen, auch die Elementzuordnung genauso zu lernen und wie die Elemente? Absolut wichtig. Sie werden, indem Sie erfolgreich sein möchten, Sie werden müssen die 12 Eigenschaften ein nach dem anderen, vielleicht 3x 12 Eigenschaften, vielleicht 3x pro Minute so schnell machen, damit es sich alles zusammenschließt. Das ist Erde, das ist Wasser, das ist Feuer, das ist Wind. Wie machen Sie das, wenn Sie... Wenn ich eine Liste hätte, wo du schön draufstehst, dann könnte ich es wunderbar auswendig lernen. Ja. Also, natürlich erst auswendig lernen, das ist die Voraussetzung. Hoffentlich haben Sie schon gelernt. Manchmal ist es so, dass man zum Beispiel, wenn man seine Hand auf die Hand konzentriert, man sieht Wärme, Kälte, aber in dem Fall ist es bezogen auf diese Hand, wo man die Wärme vorne sieht und dann die Kälte hinten zum Beispiel und dann die Rauigkeit und die Weichheit. Aber ich gehe dann nicht mehr in diese Reihenfolge, da ich auf die Hand, sage ich mal, den Moment genieße oder wie auch immer. Ist das okay oder muss ich... Das ist okay, aber dann wieder zurück zu dem ganzen Körper. Und dann wieder, okay. Wieder zurück. Man kann sich immer, das ist Intelligenztest. Man kann sich immer, wenn man findet irgendwelche nützliche Methode, damit man diese Eigenschaften klar sieht, man kann sie benutzen, dann wieder zurück zu und die unklaren dann immer langsam und die klaren dann schnell. Damit Balance entsteht. Wenn, wie wir gestern gesagt haben, wenn zum Beispiel Druck zu klar ist, dass es überall pulsiert und man hat Schwierigkeiten damit, dann einfach stützen. Lange Zeit mit Stützen, dann kommt es zu Ausgleich wieder. Should we do it immediately? Like if something's too strong? Should we immediately do the next one, or should we wait until we get to that one in the order and then just do it longer? If some characteristic is very clear, then you just pass through your body, and you can do it very quickly, in just preparation for what you... And those unclear characteristics, you do a long time. And if some characteristics becomes too clear, so that it say hardness, you have problem with it, that it gives you trouble, always you see hardness wherever you concentrate, then you spend some time with softness to balance it. Then you go again to through the body. Is it clear? Yes.